Kapitel 4 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Alter und Jugend. Ihr könnt nicht uns verstehen und wir nicht euren Rat. Wohlan, so lasst uns gehen, an jeder seinen Pfad. Ihr legt die Stirn in Falten. Ihr nennt euch selbst die Alten, die Nüchternen, die Galten. Und wir sind jung und wir sind frisch. Und wir sind rasch und wir sind risch. Das kann nicht Friede halten. Wir wollen euch nicht zürnen. Ade, ihr alten Herren. Vor euren kahlen Stirnen beugt unser Knie sich gern. Doch sagt vor unseren Locken, vor unsers Pflaumes Flocken, warum steht ihr erschrocken? Auch euer Haupt war einmal braun, auch euer Auge konnte tauen, nun aber ist es trocken. Ihr habt ihn längst verloren, den Blick für unsere Welt. Euch dünkt ein Spott der Toren, was uns die Seele schwellt. Ihr mögt nur immer sagen, Kopfschütteln nur und fragen, bedauern und beklagen. Uns packt es an und reißt es fort. Nun sind wir hier, nun sind wir dort. Wir wollen einmal wagen. Lebt wohl, zum letzten Male kreuzt unsere Bahn sich hier. Ihr geht Gemach im Tale, auf Klippen wandern wir. Ruht aus in Abendgluten, beim Murmeln kühler Fluten, wie eure Väter ruhten. Denkt nie, dass ihr einst selber so wart jugendfrisch und jugendfroh, das Herz müsst euch ja bluten. Du aber, Reich der Jugend, steig auf, du ewig jung, du Götterreich der Tugend und der Begeisterung. Und sollten wir verderben, wir wollen für dich werben, die Zukunft soll dich erben. Das Alter mag im Lehnstuhl ruhen, doch will Gott uns was Gutes tun, so lässt er jung uns sterben. Ende von Kapitel 4.